Dialog 5. Ist bei dem Brokkoli auch Fleisch dabei? Nein, das Gericht ist rein vegetarisch. Der Brokkoli wird in einer hellen Soße mit Käse überbacken.